Wir zogen in der Richtung zur Philadelphia-Brücke, vom Gürtel. Eine schwer bewaffnete Gruppe von Polizisten, ca. 25 Mann mit Karabinern, trat uns entgegen. In demselben Augenblick eröffneten wir das Feuer. Und schon explodierten noch einige Granaten, die im gleichen Augenblick geworfen wurden. Unsere Bewaffnung erwies sich gegenüber der starken Gruppe der Polizei als ungenügend. Und so mussten wir uns nach dem ersten Angriff zurückziehen. Mittlerweile erhielten wir Nachricht, dass in der Arndtstraße beim Gaudensdorfer Gürtel im Gemeindehaus der Schutzbund des Vorwärts eingeschlossen ist und von einer Patrouille der Polizei bewacht wird. Sofort beschlossen wir, die Patrouille anzugreifen und die Schutzbündler zu befreien. Der Angriff wurde von zwei Seiten unternommen. Die Patrouille erwiderte das Feuer, musste aber vor unserem Angriff, der aus einem Hause und von der Straße her erfolgte, die Flucht ergreifen. 150 bis 180 Schutzbündler wurden dadurch befreit. Wo sie sich hingeschlagen haben, entzieht sich meiner Kenntnis.